1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Und schon wieder ist es 1 Uhr. Genauer gesagt 1 Uhr. Und 30 Sekunden. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und wir sind zunächst hier im Radio unter uns, ungefähr 10 Minuten und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Unser Thema heute Nacht heißt Rotlichtmilieu. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die im Rotlichtmilieu arbeiten, die im Rotlichtmilieu verkehren, die Opfer des Rotlichtmilieus geworden sind. Und auch gerne mit Leuten, deren Partner sich einen Kick im Milieu, im Rotlichtmilieu holen und suchen. Also, wenn ihr auch gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50, kostenfreie Nummer, für euch geschaltet. Oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt in die Mail unbedingt eure Telefonnummer mit rein. So, der erste Anrufer heute Nacht ist Jürgen und Jürgen ist 45 Jahre alt. Guten Morgen, Jürgen. Ja, morgen, da bin ich jetzt überrascht. Bin ich der Erste? Ja, du bist der Erste. Du hast zu unserem Thema angerufen. Ja, ich habe eine Mail geschrieben und angerufen. Ja. Ja. Ja, was soll ich erzählen? Ja. Also ich habe Kontakt mit diesem bekommen über eine, also ich wurde aufmerksam über Zeitungsanzeigen über diese Jungfrauenersteigerung. Es gibt also Internetseiten und eine davon, da kann man Dates ersteigern. Aha. Ja. Jungfrauen ersteigern? Nein, das war eine Geschichte, die wurde sehr groß aufgerissen in der Zeitung. Und ja. Ich habe mir halt ganz naiv bei eBay geguckt und da gab es natürlich keine Jungfrauen. Aber ich wurde dann auf die Seite aufmerksam und dachte, was ist das denn Verrücktes? Ne? Mhm. Und habe dann also tausende von Anzeigen gesehen von Frauen, ne? Und da ich selber keine Beziehung war, ne? Ja. Und die Anzeige da las von diesem Julchen da, ich kann den Namen ruhig nennen, weil diese Nicknames sind ja alles eben Nicknames, ne? Mhm. Da stand dann, wie deine erste Liebe. Und das ist ja verrückt, ne? Ich habe zwar gedacht, na gut, die wissen ja nicht, was meine erste Liebe war, aber... Ja. Noch habe ich nicht richtig kapiert, um was es geht. Meine Idee war einfach, können Besuche bei käuflicher Liebe oder bei solchen Frauen, die sowas anbieten, ja, auf irgendwelchen Seiten, kann das ein Ersatz für Beziehung sein? Und was passiert da eigentlich? Und das war für mich das Spannende, ne? Also das heißt, also für mich war jetzt gar nicht mal so im Vordergrund die Frage dieser sexuellen Leistung, sondern das fand ich teilweise sogar ganz schrecklich. Dass lange da, Rede, kurzer Sinn, ja, du bist zu einer Hure gegangen. Genau, ja. Ich habe dann so Date ersteigert und wollte mal wissen, was passiert. Moment mal, was heißt Date ersteigern? Ja, du klickst dann da, ne, drückst auf die Enter-Taste, ja, und dann zahlst du nachher eine bestimmte Summe dieser Frau und die zahlt davon 15% an die Firma. Achso, wie viel hast du bezahlen müssen? Das erste Mal war, glaube ich, irgendwas um die 140 Euro oder so. Ja, und die Frau hattest du auf dem Bildchen gesehen? Genau, ja. Du hast dann so bestimmte Beschreibungen oder so und das war mir relativ egal, weil ich hatte damals irgendwie Geburtstag oder so, dachte, wenn, ja, das ist jetzt dein Geschenk, machst du mal, ne? Okay, wie alt warst du, als du es zum ersten Mal gemacht hast? Das ist jetzt gut anderthalb Jahre. Ach so, noch gar nicht so ganz lange. Nee, wie war's? Ja, wie man sich das so dachte, es war im Grunde genommen eine Frau, die das doch mehr oder weniger professionell machte, ne? So, das merkte man. Also die, ja, was erwartest du? Das sah ja alles so aus, als wenn das alles irgendwelche Studentinnen sind, ja, oder nette Frauen, die da irgendwie, Mann, weißt du? Da wissen wir ja nur, dass da gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Ja, und das dachte ich dann eben auch und dann habe ich das eben so ein bisschen weiter betrieben und habe eben festgestellt, dass im Grunde genommen alles das, was eben in, sich sehr, sehr häufig in Prostitution bewegt und teilweise auch eben professionell ist, das sind teilweise ganz normale Menschen mitten aus unserem Leben. So, ne? Mhm. So, na, ja, also dir hat es gefallen beim ersten Mal oder nicht? Nicht so gut, aber das, was ich danach erlebt habe, das war teilweise sehr, sehr witzig und skurril. Weil, ja, mein Ding war, ich habe ja nicht immer auf den Sex ersteigert, das war für mich ja gar nicht der Ding, sondern ich wollte die Verschiedenartigkeit der Frauen kennenlernen. Ne? Also diese. So kann man es ja kaschieren, ne? Nee. Wie viel, also, Mal warst du denn bisher mittlerweile bei einer Prostituierten? Also bei Frauen, mit Frauen gedatet, schätze ich mal so 20, 25 Mal. 25 Mal schon? Ja, du sagst bei Frauen, warst du bei Männern auch? Das ist ja so, dass manchmal zum Beispiel dann auch so eine Situation hast, da macht der Ehemann die Tür auf und führt dich zu der Frau ins Schlafzimmer. Ach so. Ja völlig skurril, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ach so, also du warst immer alleine bei Frauen und warst mit den Frauen alleine. Das liegt aber daran, dass ich eigentlich im Grunde genommen mich mit dieser Frau persönlich auseinandersetzen wollte. Erzähl mir doch bloß nicht, dass du mit denen philosophische Gespräche führst. Teilweise schon, doch. Gab es Besuche, wo es nicht zum Sex gekommen ist? Ja, mehrere sogar. Ach, das ist ja verrückt. Was redest du mit den Frauen? Das ist gar nicht so verrückt, wie du glaubst, weil nämlich, was ich nämlich erfahren habe, ist, dass nämlich bei sehr, sehr, sehr, sehr vielen Prostitutionsbesuchen die Männer gar keinen mehr hochkriegen vor Aufregung. Kann sein. Deswegen ja auch meine Sache, du zahlst ja im Grunde genommen gar nicht auf die sexuelle Handlung. Aber du bist natürlich nicht so einer. Du kriegst immer einen hoch. Nein, also das war ja gar nicht der Punkt. Sondern weißt du, wenn du ein junges Mädel hast und spürst zum Beispiel, das war da eines meiner ersten, das glaube ich, zweite oder dritte Date, ja, und sagst dann, hör mal, kann das sein, dass du gar keinen Sex willst mit mir? Ja? Und dann sprang sie auf und sagte, stimmt, ne? Ich brauche das Gefühl der Vergewaltigung. Und da habe ich dann gesagt, ja, hör mal, liebe Maus, aber tut mir leid, ich vergewaltige grundsätzlich keine Frauen. Ne? Und dann begann im Grunde für mich das Date, weil dann habe ich mit ihr wirklich da lange drüber geschnackt und die ist dann auch die ganze Nacht bei mir geblieben. Hast du denn dann auch bezahlt dafür? Ja. Aber jetzt kannst du natürlich sagen, gut, die ist jetzt die ganze Nacht geblieben, dafür habe ich es ja sehr billig bekommen. Aber es gab keinen Sex. Nee. Ja, aber ich habe Freunde gewonnen, weil ich habe heute noch so Kontakt zu der. Die erzählt mir manchmal, wie es geht. Du könntest doch Freundinnen auch in anderen Bereichen bekommen. Warum gerade aus dem Milieu? Weil ich das so, ja, was heißt Milieu? Du sagst das so, als ob das etwas wäre sozusagen, was, so nach dem Motto Rotlichtmilieu. Aber das findet teilweise extrem privat statt, ne? Ja. Und mehr, wie du glaubst, ne? Ja. Und, wie oft hast du denn jetzt dich mit Frauen getroffen, wo dann nichts gelaufen ist? Jetzt willst du es genau wissen. weiß ich, vielleicht so ein drei. Fünftel, ja, so drei, vier Mal. Aber natürlich besteht bei dir der Reiz auch darin, dann mit diesen Frauen zu schlafen. Ja. Neben diesem Reiz, diese Frauen einfach ein bisschen näher kennenzulernen. Ja, genau. Aber für mich der Kick ist auch diesen Stück weit diese Freiwilligkeit. Also ich muss auch das Gefühl haben, irgendwie. Die wollen das. Genau. Und die haben auch Spaß dabei, das willst du. Zum Beispiel. Mhm. Wenn das nur professionell abgespult wird von denen, ist das nichts für dich. Ja, wobei das kann auch witzig sein. Weil nämlich dann zum Beispiel, gibt eine ganz junge Frau, die habe ich mal hier aufgesucht, die habe ich völlig verunsichert, weil ich dann mit ihr so ein paar Körperwahrnehmungssachen gemacht habe. Körperwahrnehmungssachen? Ja, weil die rutscht dann so von mir weg und dann sage ich immer, du willst ja gar keinen Sex und warum, ne, und so haben wir so über, wie oft sie das macht und was sie macht und so, und irgendwann am Schluss meinst du, wäre irgendwie ein sehr interessanter Typ, hättest du so auch noch nicht gehabt. Sag mal, wie kommt es denn, dass du im hohen Alter von 43,5 ungefähr erst so auf den Trichter gekommen bist, dich damit zu beschäftigen? Ja, wie gesagt, weil ich einfach, ich habe niemandem Rechenschaft abzulegen, ne? Ich habe keine Beziehung, ich brauche da nicht schlechtes Gewissen haben. Okay, aber sowas gab es doch früher sicher auch schon mal. Das ist für mich ein Abenteuer. Okay, aber sowas gab es doch vorher auch schon mal bestimmt in deinem Leben. Nee. Ach, du warst immer in festen Händen. Ja, also. Ich würde auch so in eine Beziehung nicht ohne weiteres fremdgehen, also glaube ich nicht. Noch bist du immer noch so, solo und Single? Ja. Ja. Sonst würde ich es auch wahrscheinlich nie machen. Ja. Ist der Reiz, du machst das anderthalb Jahre schon, ist es schon ausgereizt oder findest du es? Nein. Aber ich habe mich mal mit einem Zuhälter getroffen. Mhm. Ich habe mal ein Date ausgetrickst, da wusste ich, da steckt jemand anders dahinter und er puppte sich als Zuhälter und ich habe hier schon lange ein sehr gutes Gespräch mit dem Zuhälter gehabt. Mhm. Und das war sehr aufschlussreich und der hat dann auch gesagt, du musst mit der mal, das ist eine ganz tolle Frau, das interessiert mich gar nicht. Mich interessiert ja nicht dieser Service und die tolle Frau. Mich interessiert diese Skurrilität dahinter, weißt du? Ja. Wenn zum Beispiel eine Frau dann plötzlich da weinend in meinen Armen sitzt und erzählt von ihrem Kind oder so. Ne? Der große Seelentröster Jürgen. Was machst du vom Beruf? Ja, ich komme natürlich aus einem sozialen Beruf, sehr kleine. Ehrlich? Ja, natürlich. Was machst du? Ursprünglich schon. Ich bin ausgebildeter Lehrer. Ach so, naja. So, nicht unbedingt so ganz sozial. Was mein Background angeht, auch noch da einen Hintergrund, aber brauche ich dir nicht alles erzählen. Und jetzt, was machst du aktuell? Freiberuflich, sagen wir mal so. Und ich mische das, ist ja nicht so wichtig. Oder? Nein, ist nicht so wichtig, will ich dich auch gar nicht bedrängen. Ja, also du die ganze Sache ist noch gar nicht ausgeforscht für dich. Da können noch viele interessante Dinge passieren. Ja, wobei mir halt wichtig ist, halt, weil ich jetzt auf Sendung bin, auch nochmal zu betonen, dass das halt wirklich auch eine Geschichte ist, die sehr, sehr stark mit Vorurteilen behaftet ist, in verschiedenster Richtung. Mhm. Und also ich kann nur jedem raten, ein bisschen vorurteilsfrei reinzugehen. Also zum Beispiel eine Geschichte finde ich immer so spannend, Also sag ich mal, wenn eine Frau neben ihrem Mann sitzt und sich denkt, na, mein eigener Mann würde das nie machen, ne? Mhm. Das ist immer der Erste, der hingeht. Ja, das klar. ist meine Erfahrung, die ich so habe. Ja. Ne? Und dann eben auch ganz viele verrückte Sachen, was so zwischen unseren vier Wänden so abspielt, wo man überhaupt nicht glaubt. Jürgen, ich danke dir für deinen Anruf und für deine Erzählung. Klar. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich auch. Tschüss. Tschüss, danke. So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch ungefähr 50 Sekunden Zeit, bis das Fernsehen kommt und dann machen wir ein bisschen Musik. Ihr Lieben, in wenigen Sekunden ist das WDR-Fernsehen auch da. Und jetzt begrüße ich sehr herzlich auch die Zuschauer des WDR-Fernsehens. Schön, dass ihr nun auch bei uns seid. Wir werden eine kleine Verspätung bitten, das zu entschuldigen. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Rotlichtmilieu. Ich möchte gerne mit euch natürlich dann ausgiebig über dieses Milieu sprechen. Sehr gerne mit Leuten, die im Rotlichtmilieu arbeiten, mit Huren, mit Strichern, mit Bordellbesitzern. Gerne mit Leuten, die im Rotlichtmilieu verkehren oder auch die Opfer des Rotlichtmilieus geworden sind. Ja, und auch mit Leuten, deren Partner sich im Rotlichtmilieu herumtreiben und sich da einen gewissen Kick suchen. Das Thema Rotlichtmilieu. Wenn ihr gerne auch mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050, unsere kostenfreie Nummer, oder mailt uns domian@wdr.de. Ich begrüße jetzt sehr herzlich den Uwe und Uwe ist 36. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Hallo? Uwe? Hallo? Ja, da bist du. Sehr schön. Hörst du mich, Domian? Jetzt höre ich dich sehr gut. Uwe 36, sage ich es nochmal. Grüße dich. Ja. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Ja, also ich habe nach langen Jahren mich getraut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist so, ich bin jetzt 36. Ich bin ungefähr vor 9, 10 Jahren, ich habe mal mit 26 angefangen, mich für Prostituierte zu interessieren. Das heißt, Bordellbesuche noch und nöcher deutschlandweit, da ich auch damals oder auch heute noch beruflich so eingebunden bin, dass ich teilweise in der ganzen Republik unterwegs bin. Ja. Und jetzt ist es mittlerweile so weit, dass ich mich seit 2 oder 4 Jahren immer mit der gleichen Prostituierten treffe und fast sagen würde, ich bin abhängig von dieser Person. Ach. Also und, du triffst dich jetzt nur noch mit derselben? Oder laufen nebenher noch andere? Wenig. Also das meiste spielt sich mit ihr ab. Ja, aber wir halten nochmal fest, seit 10 Jahren sehr, sehr, sehr viel Sex mit Prostituierten. Kann man sagen, nur Sex mit Prostituierten? Ja, nur. Nur. Also keine Beziehung, keine Freundin, gar nichts. Ich hatte mal eine Freundin gehabt, aber wie du dann sicherlich weißt, die sind nach 2, 3 Monaten verschwunden, ne? Ich weiß nicht, dass deine Freundin verschwunden ist. Nein, ich sagte, wenn man so lebt und eine Freundin hat, die ist nach 2, 3 Monaten. Ach so, natürlich, wenn die das noch rausbekommt, ist klar. Ja, aber bevor du damit angefangen hast, hattest du da mal etwas längere Beziehungen? Ja, wie gesagt, das ist für mich gar nicht so relevant. Relevant ist einfach nur, dass ich von dieser Person abhängig bin und davon loskommen muss. Ja, aber gestatte mir nur die Frage, ob du früher mal längere Beziehungen... Ja, natürlich gab es Frauen, klar. Ja. Es fing wie bei jedem mit 16, 17 an, dass man intensiv anfing, sich für Frauen zu interessieren, klar. So, jetzt hast du das Gefühl, dass... Das Problem ist, ja, ich bin, würde ich sagen, von dieser Person abhängig. Also es geht so weit, dass ich Sachen von ihr verlange, die man normalerweise von einer Prostituierten gar nicht verlangt. Ne? Was denn zum Beispiel? Ja, also dass ich dann anfange zu ihr zu sagen, ja, lass mich mal deine Füße küssen oder keine Ahnung, ich decke dir deinen After oder urinier mir in den Mund oder... Ja, gut, es ist schon eher die krassere Variante, aber also, das passiert sicher... Das geht so weit ins Kaviar-Geschäft rein, ne? Sie bei dir? Oder ja, du bei ihr? Ja, mit ihr. Also ich versuche das von den Prostituierten zu bekommen, was ich da... Das heißt, dass du verlangst von dieser Prostituierten, dass diese Frau dich ankotet? Ja. Also es ist eine Sache, die mich irgendwie, ja, die macht mich geil, ne? Wie geht denn das? Wohin kotet die denn dann? Ja, also teilweise so in den Mund. In den Mund? Ja. Und wie oft geschieht das? Also ich sag mal bei 3-4 Besuchen mindestens 2-mal. Also natürlich schon... Sag mal, jetzt müssen wir auch ganz offen darüber sprechen. Die kotet dir in den Mund. Ja. Und dann schluckst du das runter? Nee, das kann ich nicht. Also ich glaube, dann wäre mein Magen wahrscheinlich schon über den Jordan. Also es ist eine Sache, die... Stopp, ich muss fragen. Ich finde das so krass. Das macht dich geil? Ja, also diese Wärme und ja, das Gefühl einfach, das zu spüren. Kannst du nicht nachvollziehen? Nein, natürlich nicht. Deswegen frage ich. Das können wenige nachvollziehen. Ja, ich weiß. Ich halte das auch für so eine krasse Sexualität, die wirklich ins Perverse reingeht. Mhm. Wirklich, finde ich. Ja, ich sag immer, pervers ist derjenige, der es pervers findet, ne? Ja, das ist aber jetzt ein Spruch, der ist aber relativ dämlich. Entschuldige. Also. Ja, klar. Ich weiß ja aber nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskommen soll. Ne? Was zahlst du denn dieser Frau für das, was sie da tut? Ja, es kommt drauf an. Also wenn wir normalen Geschlechtsverkehr haben, halt den normalen Preis, sage ich jetzt mal, zwischen 50 und 80 Euro. Ne? Mhm. Nur wenn es dann detaillierter wird und die Frau wirklich auch das mitmacht, was ich von ihr verlange, dann geht es auch schon um 2, 3, 4, 500 Euro. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass ich dann bei ihr bin und nach einer Viertelstunde wieder draußen bin. Ne? Und was? Habe ich nicht verstanden. Und? Wenn ich bei ihr bin, dass ich noch eine Viertelstunde wieder draußen bin. Ach so, ja, ist klar. Jetzt hast du schon länger, ne? Das hast du gerade gesagt. Und ich habe sogar schon deinen Kollegen eben erzählt, also ich versuche dann auch mich privat mit ihr zu treffen, weil ich halt mehr von ihr möchte, ne? Was möchtest du denn von ihr? Ja, das ist schwer zu sagen, also vielleicht eine Beziehung, wenn das möglich wäre, aber ich bin mir nicht sicher, ob das bei einer professionellen Prostituierten oder Hure klappt, ne? Ich bin auch gar nicht sicher, ob du das überhaupt willst. Vielleicht willst du einfach nur noch mehr Besitz von dieser Frau ergreifen und Macht. Ja, ich habe deinen Kollegen auch eben gesagt, also ich steigere mich da wahrscheinlich in irgendwas rein. Ne? Mhm. Also das endet auch in Einsamkeit und Depression. Mhm. Ne? Du hast gerade gesagt, dass du fast abhängig bist von dieser Frau. Ja, es ist ihre Art, also wie sie mich empfängt, wie sie mich anguckt, wie sie lächelt und so weiter. Und Es sind ja so viele Sachen. Okay, es mag sein, dass da eine Abhängigkeit dieser Frau gegenüber besteht, aber auf die andere Ebene ist ja, dass da eine so bizarre Sexualität entstanden ist, in die du da auch hineingerutscht bist, offensichtlich durch diese Frau oder mit dieser Frau zusammen. Mhm. Und also sie sagt teilweise auch, komm, jetzt geh du Ferkel erstmal nach Hause, ne? Also das ist dann so voll abwertend irgendwie, ne? Wo ich mir dann manchmal denke, hallo? Sie sagt, komm, fahr du erstmal nach Hause. Komm du Ferkel, fahr du erstmal nach Hause, ja. Was? Ich verstehe diese. Komm du was? Komm? Komm du Ferkel, fahr du komm, erstmal du nach Hause. Komm du Ferkel. Fahr du erstmal nach Hause, ne? Und das hört mich dann auch schon wieder an, ne? Ach so. Also wenn die dich ein bisschen beschimpft und so weiter. Ja. Als du dieser Frau gegenüber zum ersten Mal diesen ganz heftigen Wunsch geäußert hast, über den wir gerade gesprochen haben. Ja, für mich ist er ja nicht heftig, für mich ist er ja normal, ne? Okay, für mich ist er heftig, ich sag's jetzt mal so. Als du es zum ersten Mal geäußert hast, wie hat die darauf reagiert? Ja, die hat natürlich erstmal mich angeguckt mit großen Augen und hat gesagt, nur geht's noch. Mhm. Aber das Ding war halt, wir sind durch den Sex und durch die Intimität dann näher gekommen. Da hat irgendwann hat gesagt, ach komm, ich leg nochmal 300-400 drauf, dann machst du das schon so. Ne? Und dann hat sie es gemacht. Ja. Mhm. Also ich meine, ich weiß auch nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskommen soll, also ganz ehrlich. Wenn dieses passiert ist, über das wir gerade gesprochen haben, was du nicht heftig findest, gibt es danach dann auch den normalen Sex, den Geschlechtsverkehr? Den gibt es mitunter auch, ja. Ja. Klar, das gehört eben dazu, ne? Ja, also ist das so. Aber das ist halt so ein Schmankerl obendrauf irgendwie, ne? Von dem heftigen Gestank wirst du nicht abgestoßen, der dadurch und dabei entsteht. Das ist ein Mensch vielleicht so, der das nicht versteht. Da lacht aber er. Aber ich finde es nicht als Gestank. Wie ist das normal? Tut mir leid, ich bin völlig außer mir, echt. Ja, sonderbar, dass du da lachst. Also es zeigt mir, wie weit entfernt wir da voneinander sind, dass du auf so eine Frage fast schon erstaunt lachend reagierst. Ja, für mich ist es kein Gestank, für mich ist es einfach Natur, ne? Also es ist eben so. Ich hatte dich ja gerade schon gefragt, die letzten festen Beziehungen liegen über 10 Jahre zurück bei dir. Also die etwas längeren Beziehungen. Das heißt, im Prinzip bist du seit 10 Jahren solo und führst dieses doch sehr kuriose Leben, was du führst. Ja, ich meine, was soll ich machen? Ich meine, ich glaube, ich könnte es nicht mit einer normalen Frau ausleben, ne? Ja, also ich glaube, ich sag dir mal so ganz spontan mein Gefühl. Ich glaube, dass deine Sexualität vollkommen degeneriert ist. Was heißt degeneriert? Was verstehst du darunter? Ja, dass sie weit ab von der Norm ist und ins krankhafte pathologische hineingeht. Ich glaube, dass... Aber weißt du, wie viele das praktizieren? Ja, das ist doch kein Argument. Das ist doch kein Argument. Zudem glaube ich, dass du, und das sagst du ja gerade auch selbst, Uwe, du bist damit ja nicht glücklich. Ich glaube, dass auch damit verbunden ist eine Unfähigkeit, sich auf einen Menschen, eine Frau einzulassen, auf eine Liebe einzulassen. Mhm. Also eine Unfähigkeit zu lieben. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Warum lachst du? Nein, ich muss darüber lachen, dass ich überhaupt zu dem Thema angerufen habe. Ne? Also ist schon fast peinlich. Ja, egal. Das ist nur unser Thema und das ist nun mal so. Hast du mit anderen Leuten, mit Freunden schon mal über diese Thematik geredet? Nee, traue ich mich nicht. Glaube ich, ist ja auch ist mir zu schwierig. Intim, ne? Ja, klar, ist ja auch schwierig. Außerdem wird man dann unter Umständen schräg angeschaut und so weiter. Ja. Ich meine, man ist halt der absolute Außenseiter, denke ich mal, was das angeht, ne? Naja, gerade hast du mir nur erzählt, wie viele Leute das machen. Aber es sind aber keine Leute, die in meinem Umfeld sind. Ne? Also da ist man, wenn man das Thema Sex offen ansprechen würde, wäre man in seinem Umfeld der Außenseiter, sag ich mal so. Ja. Aber wer weiß, das vermutet von dir wahrscheinlich auch überhaupt niemand in deinem Umfeld, dass du so lebst und so solche Dinge tust. Wahrscheinlich. Das denke ich auch. Ja, das glaube ich auch. Aber ich meine, wenn mich das wirklich antört, wie kann ich es ändern? Ja. Also muss ich es überhaupt ändern oder sollte ich es ändern? Ich meine... In dem Moment, wo letztendlich deine Psyche darunter leidet, und den Eindruck habe ich, und so hast du es mir ja auch geschildert, weil das... Ja, das ist aber ja wieder nicht die Thematik von wegen mit der Sexualpraktik, sondern das ist ja die Thematik, dass ich mir denke, ich bin von dieser Frau abhängig. Ja, aber es hängt alles zusammen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mit einer anderen Frau... Ja, aber es hängt ja alles zusammen. Ich würde dir sehr, sehr, sehr dringend raten, eine fachkundige Beratung, Uwe, die weit über unser Gespräch hinausgeht. Ich würde dir gerne meine Psychologin noch geben, dass die dir so ein paar... Ich bin in psychologischer Behandlung. Ach, du bist in psychologischer Behandlung. Das sprichst du mit deinem Sprichst du mit deinem... Ich kann nicht so offen mit ihm darüber reden. Bitte? Ich kann nicht so offen mit meinem Psychologen wie mit dir. Ne? Ja, das ist der falsche Mann. Dann brich es ab. Also wenn, dann musst du da die Hosen runterlassen, sonst funktioniert das nicht. Kannst du es völlig vergessen. Es ist vertane Zeit und weggeschmissenes Geld. Ich meine, vielleicht wäre es ganz gut, wenn deine Psychologin mich zurückruft. Ne? Ja, das würde ich auch vorschlagen. Vielleicht kann sie dir auch ein paar Tipps geben, welche Art der Beratung, welche Form der Therapie für dich interessant und gut wäre. Ich meine, es gibt ja Leute, die diese Praktik ganz normal praktizieren, ohne damit krank zu sein. Ne? Ja. Wir machen das mal so, Uwe. Du legst auf und du wirst von Simone, meiner Psychologin, zurückrufen. Okay. So, dann wünsche ich alles Gute. Danke. Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. Wie heftig. Wie heftig. Xenia, 22, guten Morgen. Hallo. Hallo Xenia, schön, dass du da bist. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Schön, dass ich durchgekommen bin. Du hast dich auch zu dem Thema gemeldet. Ja, genau. Mhm. Also ich arbeite auch schon seit 3 Jahren als Prostituierte und das in einem Saunaclub. Mhm. Das heißt, das ist ein Club, wo man halt reingeht. Das hat Bar- und Saunabereich und man sucht sich die Männer selber aus und wird auch angesprochen. Ja, und dann kann ich halt Ja oder Nein sagen. Ja. Und ja, also ich zahle da auch nur meinen Eintritt, der Rest ist für mich. Ich habe auch keinen Zuhälter. Hast du denn da dann ein Zimmer, in das du dich zurückziehst mit deinen Kunden, sage ich mal? Zimmer haben wir ja, aber nicht für jedes Mädchen einzeln. Also wir sind teilweise zwischen 50 und 130 Frauen in einem Club. Ach, so viele. Und, ja, doch. Leider zu viele. Ein Riesenclub ist das. Ja, so groß ist er gar nicht. Das ist ein altes Landgut in den Niederlanden. Ja. Und ja, also ich arbeite auch da schon seit 3 Jahren und fühle mich da eigentlich ganz wohl, weil die Führung ist recht locker, man hat nicht viele Regeln, das ist in Deutschland teilweise anders. Also wenn da jetzt ein Typ ist, der dir eigentlich überhaupt nicht gefällt, den du vielleicht sogar abstoßend findest, denn alle laufen ja nur relativ nackt darum, kannst du dann sagen, nee, will ich nicht? Ja, sicher, das dann sage ich dem, dass ich schon besetzt bin oder dass ich gerade keine Zeit habe. Achso, das heißt also, das ist schon ein Unterschied zu vielen anderen Prostituierten, die sich das vielleicht nicht so aussuchen können. Du suchst ja immer die Kerle aus. Also das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich denke, das hat was mit dem Attraktivitätsgrad zu tun. Okay. Die Mädchen, die halt aus dem Ausland kommen oder weniger attraktiv sind, die können sich die Gäste halt nicht so aussuchen. Ja, das machst du seit 3 Jahren, sagst du. Ja. Wie bist du da rein und ran gekommen? Also das ist ganz witzig. Du kennst doch bestimmt diese Sendung von der Trixie bei We Are Family, oder? Nee, kenn ich nicht. Nicht? Nee. Ja, das ist eine, ich glaube, jetzt ist sie 37-jährige Prostituierte mit 3 Kindern aus Berlin. Ja. Und über die kam halt bei We Are Family mal eine Sendung und das wurde dann halt auch erweitert mit mehreren Sendungen und sogar einem ganzen Film. Mhm. Und die Frau, ich fand die so interessant und auch das Milieu und ich wollte wissen, was da abgeht und habe gehört, dass da viel Geld zu holen ist. Mhm. Ja, und dann bin ich halt mal mit einer Freundin mitgegangen. Und gleich in diesen Saunaclub oder in etwas Ähnliches oder in ein anderes Bordell? Nee, angefangen habe ich im Laufhaus zu arbeiten, das heißt hinter der Fensterscheibe. Ach so. Das muss ich aber sagen, ist unangenehm. Also du hast am Anfang hinter der Fensterscheibe gesessen. Mhm. Da kamen die Jungs vorbei und ich kenn's so von der Reeperbahn, da ist es ja auch so. Ja, so ähnlich. Geht mir auch so durch und kann die Frauen angucken. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sich zum allerersten Mal in seinem Leben als junges Mädel da reinsetzt und die erste Stunde da sitzt? Also als ich angefangen habe, war ich halt 19 und ich kam mir schon irgendwie vor wie im Zoo. Ich habe nur gewartet, dass mir jemand was zu essen da reinwirft, weil die standen halt wirklich da vor der Scheibe und quatschen über dich und dann halt teilweise auch in anderen Sprachen, du verstehst das nicht. Und ich war dann doch ganz erleichtert, dass ich einen jüngeren Gast hatte, der dann halt auch sofort total verständnisvoll war, dass ich gerade angefangen habe zu arbeiten, hat das dann auch locker aufgenommen. Und da musstest du ja quasi jeden nehmen, der dich wollte, ne, in der Situation. Nee, auch nicht. Das ist, das war jetzt so ein Gebäude, was in Hufeisenform auf Parterre angelegt ist, mit einem Innenhof. Und die Männer kamen halt in diesen Innenhof rein, gingen ihre Runde, haben sich dann eine Dame ausgesucht, sind bei ihr dann vorne halt in die Türe rein. Ja. Und wenn dann die Arbeit beendet war, gingen die dann halt im hinteren Flur wieder raus, dass die nächsten Gäste nicht sehen konnten, wer da gerade aus dem Zimmer rauskommt. Der allererste Freier, den du hattest, das war dieser gerade besagte junge Mann. Mhm. Wie war das? Ja, das war ein Türke, ein etwas kräftiger, ich würde sagen 22, 23 Jahre alt und der war voll locker drauf und hat dann erstmal gelacht, als ich sagte, dass das mein erster Tag ist. Mhm. Ich war auch total nervös und am Zittern. Mhm. Ja, und er hat dann halt gesagt, ja, ich soll mir keinen Stress machen und wir müssten nichts machen, wenn ich das nicht wollte. Ah ja, aber hast du ja Glück gehabt, ne? Dass du an so jemanden gekommen bist. Wie ist das heute? Bist du solo oder hast du einen Freund auch? Also seit 2 Monaten bin ich Single. Ich hatte jetzt knapp 1 Jahr und 3 Monate eine Beziehung mit einem Jungen, den ich schon seit Jahren kenne. Und der wusste, was du beruflich machst? Ja, er hat es nachher erfahren, kurz bevor wir zusammengekommen sind. Wie gesagt, wir kennen uns ja schon länger. Mhm. Und war dann auch erstmal geschockt. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und ja, hat dann nachher halt gesagt, es ist meine Sache, wenn ich das mache, wenn das für mich okay ist. Und dann kam halt nach 3 Monaten Beziehung dann auch Eifersucht auf und daran ist unsere Beziehung dann letztendlich auch irgendwo zerbrochen. Ja, du hast gerade gesagt, du hast am Anfang so die Vorstellung gehabt, naja, da kann man gut Kohle und viel Geld verdienen. Ist es so? Verdienst du sehr viel Geld? Also ich würde sagen, das erste Jahr war super. Ich habe wirklich wie ein König gelebt und in einem Monat 20.000 bis 30.000 Euro gemacht. Boah. Aber 20.000 bis 30.000 Euro im Monat? Also in der ersten Zeit? Locker möglich, ja. Ja, ja und nach, ich würde sagen, 1,5 Jahren kam dann wirklich so die Wirtschaftskrise bei uns an und dann ging alles runter und dann, ja, mittlerweile sind es dann halt, wenn ich einen halben Tag arbeite, zwischen 200 und 500 Euro, würde ich sagen. Das sind dann im Monat ungefähr? Ja, das kommt drauf an. Ich arbeite jetzt nicht so viel, weil ich auch noch zur Schule gehe und habe ich im Monat meine 4.000, 5.000 Euro eigentlich. Ach so, du gehst doch zur Schule. Mhm. Ja, ich mache jetzt meine zweite Ausbildung. Als was? Kosmetikerin. Ach so. Ja, das ist aber, das ist ja nun eine kuriose Verknüpfung. Du arbeitest als Hure und machst eine Ausbildung als Kosmetikerin. Ja, mein Ex-Freund hat mich an der Ausbildung gebracht, weil der halt wollte, dass ich nicht diesen Job länger weitermache und machst hat es dann gesagt, geh bitte, mach was. Finde ich gut, finde ich natürlich sehr gut. Machst du es mit voller Überzeugung und mit Spaß auch? Also ja, ich habe früher immer schon gerne mit Mamas Schminke gespielt als Kind und war auch immer jemand, der halt viel Wert aufs Äußere gelegt hat. Mhm. Habe auch damals ein Praktikum beim Friseur gemacht und denke doch, das ist schon das Richtige für mich. Meine Lehrerin spricht mir auch gut zu. Sie sagt, ich habe da Talent drin und soll das machen. Ja. Gibt es sonst weitere Leute in deinem Umfeld, die wissen, was du sonst dann in deinem zweiten Leben auch noch machst? Also, dass du im Club arbeitest? Ich komme aus einem Dorf, was höchstens 7.000 Einwohner hat. Mhm. Und leider hat sich das sehr schnell rumgesprochen. Meine Eltern wissen das beide auch, also meine Familie allgemein. Okay, am Anfang waren Tanten und Onkel ein bisschen erschrocken, aber mittlerweile ist das alles in Ordnung. Und meine Cousine hat sogar auch angefangen zu arbeiten deswegen. Und deine Eltern, die sehen das auch ganz locker und sagen, naja gut, dann wird das Mädchen halt im Saunaclub arbeiten. Ja, also mein Vater, klar, ich bin Tochter, das ist natürlich für ihn immer noch was Unangenehmes, aber meine Mutter, die ist selbstständige Fußpflegerin und ich habe ihr halt dann auch mal gesagt, du kannst doch im Club Füße machen und dann war sie auch mal da und ich habe ihr das alles gezeigt und sie hätte auch fast da angefangen, sagte dann aber, ja, Tochter, für mich ist das nichts. Das ist ja verrückt, das ist ja schräg, finde ich. Das finde ich völlig schräg. Und eine andere Cousine von mir, die arbeitet auch in dem Club als Friseurin. Aber wenn du in so einem kleinen Dorf oder in einem kleinen Ort wohnst, ist das nicht Spießrutenlauf für dich, wenn du da mal privat essen gehst oder ausgehst, dass die Leute mit dem Finger auf dich zeigen? Also das gar nicht. Also überhaupt nicht. Es sind zwar ein paar Mädchen, mit denen ich früher befreundet war, die halt Abstand genommen haben, aber die Jungs, ich weiß ja nicht, was die hinter meinem Rücken sagen, aber mir gegenüber sagen sie nichts. Also im Prinzip hat sich nichts verändert. Gibt es denn sonst vielleicht Freundinnen so aus deinem früheren Kreis, die sich von dir distanziert haben, nachdem sie das dann erfahren haben? Ja, aber wenn ich die länger kannte, kamen die dann aus lang oder kurz doch wieder zu mir zurück und haben dann gesagt, ja, du bist ja immer noch die gleiche Person und das ändert ja nichts. Ich wollte dich gerade noch fragen, dass diese Kohle, die du da verdienst oder verdient hast, wie geht denn das eigentlich bei Prostituierten? Müsst ihr das auch versteuern oder wie geht das? Also wenn man in Deutschland arbeitet, ist das so, dass man halt in den Saunaclubs je nach Club 15 bis 25 Euro Tagessteuer zahlt, das heißt nach dem ersten Zimmer. Mhm. Und in den Niederlanden ist es jetzt eigentlich so geregelt, dass die halt dann volle Steuer abgeben. Ja. Nur bei uns in dem Saunaclub, das ist auch der einzige Saunaclub hier in der ganzen Gegend, wo ich arbeite, ist es halt noch ein Ausnahmezustand, dass die Behörden da versuchen hinterzukommen, aber das nicht klappt und wir zahlen darum gar keine Steuer. Achso, dann ist das ja natürlich ein spektakulärer Verdienst, den du da hast. Was hast du bisher mit dem vielen Geld gemacht? Hast du es verprasst oder angelegt? Also die erste Zeit, ja, habe ich wirklich alles mit offenen Händen rausgeschmissen, aber mittlerweile habe ich halt meine Ausbildung damit finanziert, die muss ich auch jeden Monat selber tragen. Mhm. Ich habe mir eine Wohnung geholt, ein großes, neu eingerichtet, mir einen Hund, ein neues Auto geholt, Urlaub gemacht. Ja, und jetzt spare ich gerade halt. Auf was? Ich möchte demnächst noch halt selber eine Wohnung kaufen oder ein Haus bauen und darauf spare ich gerade. Ja, nun bist du sehr jung, du bist erst 22, machst das seit drei Jahren. Hast du klingst ja eigentlich ziemlich klar und wie jemand, der genau weiß, was er will. Hast du eine Vorstellung, wie lange du so arbeiten möchtest? Hast du? Eigentlich denke ich mir, wäre es doch ziemlich gut, wenn ich langsam mal halt mit nach der Schule als Kosmetikerin arbeiten würde, aber irgendwie kann ich sagen, der Beruf kann mich nicht so richtig loslassen. Mhm. Es ist was Interessantes, da ich auch viel reisen kann in die Schweiz oder allgemein ins Ausland und das lässt schon viele Türen offen, darum ist es schwierig, damit aufzuhören. Ja, die Schwierigkeit ist ja wirklich, den richtigen Ausstieg zu finden. Ja. Andererseits finde ich es sehr, sehr gut, dass du die Ausbildung machst. Du hast vielleicht die Möglichkeit, das Geld da zu verdienen, um dich hinterher zum Beispiel selbstständig zu machen. Ja, möchte ich auch. So erstmal mit Hausbesuch und nachher in den Laden. Aber ich habe jetzt auch von meinem Chef im Club halt ein Angebot bekommen, dass ich da als Kosmetikerin anfangen könnte. Ja. Dann würde ich auch per Monat 1.000 Euro Miete zahlen für ein Zimmerchen, worin ich dann arbeite und meine Preise mache ich dann selber. Das klingt ja alles ziemlich locker und flockig und das hört sich so an, als wärst du eigentlich so ein Glückskind und rundherum zufrieden. Bist du rundherum zufrieden mit deinem Leben? Ja, also was den Job anbetrifft, habe ich keine Probleme, aber ich habe, muss ich sagen, doch eine schwierige Kindheit hinter mir und viele sagen, also bewundern das auch, dass ich bis jetzt noch da stehe, wo ich stehe. Bei meinem privaten Umfeld würde ich doch gerne was ändern irgendwie. Was denn zum Beispiel? Ja, das, was ich gerne ändern würde, kann ich eigentlich nicht ändern, weil mein Vater zum Beispiel ist manisch-depressiv und hat Borderline-Syndrom und ist suizidgefährdet. Ach so. Mhm. Ja, und da fehlt mir halt irgendwo der Draht zu und ich leide halt schon irgendwo darunter, dass ich den ich als Vater haben kann. Und meine Mutter, die ist auch oft krank und hat auch viel Stress und ja, irgendwie ist so im privaten Umfeld niemand für mich da richtig. Und die Gefahr besteht natürlich auch, dass das weiterhin auch kein ganz naher Partner bei dir sein wird, der dann vielleicht genau das nicht mitmachen kann oder das nicht toleriert, dass du eben als Prostituierte arbeitest. Also das, vor meinem letzten Freund habe ich einen Gast kennengelernt aus dem Club und der ist auch ein sehr gut verdienender Anwalt gewesen und er wollte mich halt heiraten. Ich habe während der Zeit auch nicht gearbeitet, aber der war dann doch ein totaler Workaholic und hatte keine Zeit für mich, was für mich sehr wichtig ist, da ich ein Mensch bin, der unter Einsamkeit sehr leidet und darum ist das dann irgendwo auch in die Brüche gegangen. Aber wenn jetzt ein Typ kommt, den du irgendwie kennenlernst, das muss ja nicht bei deiner Arbeit sein, sondern irgendwo, und der sagt, Xenia, wahrscheinlich heißt du anders im richtigen Namen, pass auf, ich liebe dich über alles, du bist eine tolle Frau, aber ich kann das nicht. Du musst dich entscheiden zwischen diesem Job und mir. Was würdest du sagen? Dann sage ich dir ganz ehrlich, wenn der mich finanziell abstützen könnte, dann würde ich das tun, ansonsten nicht. Ansonsten nicht? Nein. Ich will nicht sagen, dass ich mir einen Mann suche, der mich komplett auszahlen kann für mein Leben lang, aber ich möchte doch nicht so leben, wie ich das von meiner Familie kenne und möchte ein besseres Leben haben. Also kann man schon sagen, das Geld regiert jetzt dich da in dem Sinne schon sehr. Ja, auch, aber ich weiß auch, dass ich halt, wenn mich ein Mann anspricht oder die Männer, die ich haben möchte, die kriege ich auch, weil ich dann doch eine sehr auffällige Person bin an sich und wirklich ein Glückskind bin. Also, mir fällt alles in den Schoß und hast du Sorge, dass mit deiner Sexualität etwas passiert durch diesen Job? Es hat sich verbessert, muss ich sagen. Es hat sich verbessert? Ah, ja. Um auf meine Vergangenheit anzusprechen, ich hatte mein erstes Mal durch eine Vergewaltigung und wurde auch als Kind sexuell missbraucht und hatte dann lange Zeit wirkliche Probleme, überhaupt Gefühle zuzulassen oder Nähe zuzulassen. Und durch den Job hat sich das Ganze irgendwo doch gelockert. Schläfst du gerne mit den Männern? Ja, wenn ich Gefühle dabei habe, sicher. Ja. Hast du während deiner Arbeit, hast du da Gefühle bei Männern, wenn du mit denen Sex hast? Sexuelle Gefühle, ja, aber vom Herz her nicht, nein. Mhm. Sexuelle Gefühle so weit, dass du dann auch schon mal einen Orgasmus hast mit einem Kunden? Ja, doch eigentlich schon fast täglich. Fast täglich, naja. Hättest du denn überhaupt noch Lust, privat mit einem Mann zusammen zu sein und mit dem dann nochmal ins Bett zu gehen, wenn du schon den ganzen Tag mit Leuten im Bett warst? Ja, sicher, das ist ja was ganz anderes. Da das Umfeld ist ein ganz anderes. Es ist nicht im Club und man weiß, man kriegt da kein Geld für. Das ist was, wenn man mag einen wirklich oder ist halt wirklich an dir interessiert und nimmt dich nicht einfach, weil du gerade da bist. Ja. Ja, und ich mag ihn halt auch, das ist schon was anderes. Dann ist eine ganz andere Spannung zwischen den Menschen, fast schon. Also Xenia, ich wünsche dir von Herzen, dass du irgendwie für dich den richtigen Dreh findest und vielleicht auch den Absprung findest. Und ich wünsche dir für dich einfach auch, dass du nicht einsam bleibst und wirst. Das denke ich nicht. Ich Alles bin Gute. Dann doch ein offener Mensch. Alles Gute. Okay, danke für den Anruf. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Und unser Thema Internet heißt Rotlichtmilieu. Ich möchte gerne mit euch über dieses Milieu sprechen, mit Leuten, die dort arbeiten, mit Leuten, die dort verkehren, mit Leuten, die vielleicht auch Opfer dieses Milieus geworden sind. 0800 220 5050. Mike ist hier und Mike ist 40. Hallo Mike. Hallo. Mike. Domian. Ja. Ja, meine Geschichte ist immer so, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr mit dem Milieu zu tun, aber ich hatte früher mit dem Milieu zu tun. Also das heißt, ich habe als Zuhälter gearbeitet, aber mich quasi selber prostituiert. Das heißt, ich habe jetzt nicht mit Männern geschlafen, ich habe dann auch mit Frauen geschlafen und ich habe mit meiner damaligen Freundin eben da so quasi als Paar gearbeitet. Ach so. Also ja. du hast dich selbst verkauft und hast aber auch, fangen wir mal mit der Arbeit als Zuhälter an. Wie sah das genau aus? Wie hast du das gemacht? Nein, wir waren erst ein ganz normales Paar und dann kamen wir mit so finanziellen Schwierigkeiten. Ich hatte schon vorher mal ein bisschen mit Milieu zu tun, aber nicht eben da so wirklich. Ich habe da eben da so quasi so als Rauschmeister gearbeitet und Kassierer in anderen Läden. Das war aber jetzt eben so, auch wenn ich sage, ich war Zuhälter, ich war nicht der typische Zuhälter. Ich habe eben so nicht die Frau, mit der ich zusammengearbeitet habe, dazu eben so gezwungen. Das war eben so alles auf freiwilliger Basis. Ich habe eben so nie körperliche Gewalt angewandt, weil ich würde nie einer Frau gegenüber körperliche Gewalt anwenden. Ja. Und ja, und wie gesagt, sie hatte finanzielle Schwierigkeiten und hat dann eben so ihre Wohnung verloren und so weiter und hat dann eben so auch gesagt, also sie würde sich auch eben so verkaufen, weil ich eigentlich eben so früher der Meinung war, dass das eben so nichts Schlimmes ist, eben so sich dazu verkaufen. Also als Frau macht man ja eigentlich im Grunde genommen nur die Beine breit und lässt das eben so über sich ergehen. Was ich später natürlich festgestellt habe, dass es was ganz anderes ist. Auch die Dame, die vor mir gerade geredet hat, die gesagt hat, es macht dir nichts aus. Na, ich glaube, da spielt man sich irgendwo vor. Also wir haben uns das auch vorgespielt. Also irgendwann Ende so ging das immer tiefer. Ja. Also nur um es klar einzuordnen, da gab es nur eine Frau an deiner Seite, nicht mehrere Frauen. Nein, nur eine Frau. Eine Frau. Und Zuhälter in deinem Sinne bedeutete, dass du ihr das organisiert hast oder wie? Ja, ich habe das mit organisiert. Ich habe mich selber zwar nie als Zuhälter gesehen. Ich habe später eine Therapie gemacht. Das Ganze ging über 3 Jahre. Ja. Und eben so erst im Laufe dieser Therapie habe ich mich dann eben so als Zuhälter gesehen, weil ich habe mich, wie gesagt, ja eben so teilweise auch selber mitverkauft. Weil eben ist klar. Angefangen. Hast du denn auch Geld, wenn wir diesen Begriff schon benutzen, des Zuhälters, hast du auch Geld von der Frau bekommen, wenn sie mit einem Typ in der Kiste war? Also deine Prozente bekommen? Nee, Prozente habe ich nicht bekommen. Es ging eigentlich, wir haben eine gemeinsame Kasse gehabt. Also die gemeinsame Kasse, die habe ich eben so sowieso meistens eben so dann geführt. Mhm. Also dann passt der Begriff eigentlich gar nicht so recht. Ist das ein strenger Begriff für das, was du gemacht hast? Sagen wir es mal. Genau, eben, also nicht, wie ich schon sagte, das war nicht eben so der typische Zuhälter, den man so kennt, eben da so. Wie gesagt, jetzt bist du dann auch mit auf die Rolle gegangen, sag ich mal. Ja. Du hast dich dann auch verkauft bei Frauen. Wie lange insgesamt hast du es gemacht? Wie lange habe ich das gemacht? Ich habe das ungefähr ein gutes halbes Jahr haben wir das zusammen gemacht, von den 3 Jahren. Und bei ihr waren es dann 3 Jahre und du hast es dann ein halbes Jahr noch gemacht. Ja, sie hatte eigentlich angefangen, in meinem Club zu arbeiten. Mhm. Na, und das habe ich dann eben so absolut nicht eben so geregelt bekommen. Wenn sie nachts gearbeitet hat, dann habe ich nachts wach gesessen und eben so konnte dann nicht mit umgehen. Und nach 3 Tagen habe ich gesagt, das kannst du nicht mehr machen. Und dann habe ich eben so die Idee gehabt, dass wir das eben so gemeinsam dann machen. Mit dieser Frau hattest du auch eine emotionale Verbindung? Ja, hatte ich. Hattest du. Warum habt ihr dann aufgehört nach der Zeit? Warum wir aufgehört haben? Es ging eigentlich dahin, weil ich diese ganzen Sachen eben so nicht verkraften konnte, auch sie nicht. Und so kamen natürlich dann auch irgendwann die Drogen ins Spiel, wie das eben so oft im Milieu eben so halt ist. Welche Drogen habt ihr genommen? Eigentlich alles eben so regelmäßig eben so oft gekifft und am Wochenende, wenn wir eben so weggegangen sind, meistens eben so Kokain, aber auch in der Woche Kokain, wenn sie nachts gearbeitet hat. Also wir haben eben so circa 1.000-1.500 Euro die Woche gebraucht, alleine für unseren Kokainkonsum. Oh ja. Habt ihr denn in der Zeit auch so viel Geld verdient, wie wir es gerade von Skenia gehört haben? Ich habe das nicht genau mitbekommen, die Summen. Aber deine Kollegin hatte mich gerade auch gefragt, aber es waren schon im Monat so zwischen 7.000 und 10.000 Euro. Doch, auch so viel. Na gut, also, dann ging eine ganze Menge für Drogen dann wieder runter. Und, genau. Ihr habt es dann nicht mehr verkraftet, sagst du? Ich habe es nicht mehr verkraftet. Was genau hast du nicht verkraftet? Dass sie das eben so halt macht. Also ich bin durch diese Drogen immer weiter in so ein Loch gerutscht und bin immer depressiver geworden und wollte eigentlich dann sollte eigentlich auch Kosmetikerin werden. Ich wollte eben so anfangen zu tätowieren und so weiter. Das sind also, denke ich mal. Hast du die Drogen genommen, weil du das nicht verkraftet hast, dass sie quasi auf den Strich geht? Ja, genau. Hast du es denn bei dir selbst auf die Reihe gekriegt oder fandst du es bei dir auch schrecklich, dass du es gemacht hast? Bei mir fand ich das nicht ganz so schrecklich. Nein, ich würde es heute nicht mehr tun. Also ich habe eben da so, ich bin heute eben da so Christ und führe ein ganz solides Leben. Also eben da so da rausgekommen bin ich durch eine Therapie und eben da so, was mich gestärkt hat. Also ich bin in eine stationäre Therapie reingegangen mit circa 7.000 bis 10.000 Euro netto mit einer Freundin und habe eben da so vorher Zigaretten geraucht, habe Joints geraucht und habe Kokain konsumiert. Ja. Ne? Und ich bin eben so nach 9 Wochen aus dieser Therapie rausgekommen, ohne Freundin. Ich habe selber Schluss gemacht, eben so, weil sie sich nicht von dem Milieu eben so dann trennen wollte. Ja. Also nochmal zur Klarstellung, diese Frau, mit der du diese Prostitution auch begangen hast, die ist mit in die Therapie gegangen? Nee, ist nicht. Nein, sie war eigentlich auch dagegen. Weil ich bin in diese Therapie eigentlich reingegangen, weil ich eben so mich stärken wollte, psychisch. Achso, ich hätte gerade verstanden, die wäre mit dir mitgegangen. Nein. Ich wollte eigentlich eben da so ein größeres Bordell eben da so eröffnen, eben da so mit mehreren Frauen, die sich freiwillig mir zur Verfügung gestellt haben, weil ich ja eben da so nicht der urtypische Zuhälter war. Die haben gesagt, Mensch, jetzt Kinders, miete eine große Wohnung an und wir würden da eben da so arbeiten und würden da eben da so dich dann prozentual eben da so beteiligen. Na? Okay, wir waren aber jetzt gerade bei der Therapie. Genau. Diese Frau ist nicht mit dir in die Therapie gegangen. Nein, ist sie nicht gegangen. Du bist nach 9 Wochen aus der Therapie rausgekommen und genau. Wie war dein Zustand dann? Mein Zustand war eben so, ich war absolut gestärkt. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich vorher eben da so eine falsche Identität gehabt habe, weil das Milieu, das hatte mich, wie gesagt, schon viel früher angesprochen gehabt. Und ich war eigentlich gar nicht fürs Milieu geschaffen. Aber eben da so in meiner falschen Identität war ich eben da so auch einer, der sich gerne mal geprügelt hat und solche Sachen, um eben da so auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, diese 9 Wochen haben dich komplett umgekrempelt? Komplett umgekrempelt. Du warst von den Drogen weg? Ja. Du warst dann aus dem Milieu raus? Ich habe also danach, also seit, das, wie gesagt, das ist jetzt 6-7 Jahre her. Ich habe seitdem eben so keine Zigarette mehr angefasst, kein Joint mehr angefasst, bin von den Drogen weg, habe eben so noch meine Ausbildung gemacht, habe mich jetzt gerade selbstständig gemacht. Ja. Nochmal eine Frage zu der Frau, mit der du das damals gemacht hast. Hast du denn danach irgendwie nochmal Kontakt mit der gehabt? Ja, es hat ein Jahr gebraucht, eben so, bis ich ganz gänzlich von ihr gelassen habe oder bis wir gänzlich voneinander gelassen haben. Also sie hat im Endeffekt auch dann eben so ein Freier geheiratet. Ne? Also warst du in diese Frau eigentlich damals verliebt, auch, kann man das sagen? Ich glaube schon, aber ich denke, es war auch eine große Abhängigkeit bei uns beiden. Eben so eine sexuelle Abhängigkeit, aber auch die Abhängigkeit, dass ich für sie da sein musste und für sie sorgen musste. Also kann man sagen, das ist eine klassische Geschichte vom Saulus zum Paulus, ne? Ja. Also eine komplette Wesensveränderung hast du da durchzogen. Du bist heute Christ, sagst du? Ja, ich bin eben so freier Christ. Ich habe mich eben so während der Therapie einer freien Gemeinde angeschlossen und habe dann eben da so quasi meinen Glauben zu Gott gefunden und der gibt mir die Stärke eben so auch für alles das, was ich jetzt eben so erreicht habe. Ja. Weil ich habe eben so in den letzten 7 Jahren so viel erreicht wie über 30 Jahre davor nicht. Mhm. Also davor war mein Leben eben so, ich bin aus dieser Therapie rausgekommen und diese Therapeutin, die mich da auch betreut hatte, sagte zu mir, Mensch, das Kind, das ist ein Riesenberg, wo sie jetzt davor stehen und dem so auch Riesenberg Schulden und alles Mögliche. Ich bin jetzt in 1,5 Jahren, nehmen das ist meine Insolvenz zu Ende, dann bin ich eben so schuldenfrei. Ja. Würdest du sagen, so im Nachhinein, das war, also bewertest du das als sehr negativ, dass du das gemacht hast oder sagst du, na gut, das war ein Teil meines Lebens und deshalb habe ich jetzt den Weg gefunden, den ich heute gehe? Ich bewerte das absolut nicht als negativ. Ich bewerte auch die Frau nicht als negativ, weil die war auch psychisch sehr gestört. Aber ich sehe das als Lebenserfahrung und ich habe das irgendwo gebraucht und habe dadurch meinen Weg gefunden, den ich jetzt gehe und der viel mehr Erfüllung hatte, wie das davor. Weil Drogen und Geld ist eben nicht in Wirklichkeit die Erfüllung. Ne? Mit Sicherheit nicht. Also das Liebe, die man ich jetzt empfinde, die ist zehnmal mehr wert, wie das, was ich vorher erlebt habe. Ja, also auch eine sehr interessante und dann auch runde Geschichte, die du uns erzählt hast, Mike. Ich danke dir sehr herzlich. Gerne. Wünsche dir alles Gute weiterhin. Ja, okay, danke. Tschüss. Tschüss. Von Mike geht's weiter zu Chris, der ist 20. Guten Morgen. Hallo, Chris. Ja, guten Morgen, Chris. Hallo. Es wäre schön, du sprichst mit einer Freisprechanlage, ne? Nee, das klingt so hallig gerade. Ja, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bin jetzt gerade im Auto. Ach so. Naja, wir versuchen es mal. Du hast zu dem Thema angerufen. Ja, genau. Mhm. Warum? Und zwar, ich wollte einfach nur mal so meine Geschichte erzählen. Und also es geht darum, ich bin homosexuell, also schwul. Mhm. Und ich habe halt so mit 13, 14 aus einem kleinen Scherz heraus so entdeckt, dass man halt Geld verdienen kann, indem man sich verkauft. Das fing so an, so im Internet habe ich halt über so eine kleine Wette unter Freunden halt mich mal auf so einer Plattform angemeldet und habe halt mich angeboten. Mhm. Nicht mit dem Wissen, dass ich minderjährig bin, sondern halt volljährig und halt nur so ein bisschen gespielt. Ja. Ja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich, ich wusste auch schon vorher, dass ich schwul bin, sagen wir so. Also es war für mich halt eigentlich nie ein Problem zu sagen, bloß konnte halt nirgendwo auslachen, die Sexualität. Ist natürlich dann irgendwo. Dann hast du dich angeboten mit 13, 14 und da ist jemand dann auch drauf angesprungen. Zuerst muss ich sagen, nicht. Da ist nur eine Frau drauf angesprungen. Also das war dann mit der Frau, mit der habe ich mich einmal getroffen und mit der lief auch nichts. Mit der habe ich mich halt nur unterhalten und sie Hat sich halt gewundert. Also natürlich das Alter, war ganz klar. Und naja, wir haben uns halt nur unterhalten und sie sagte, dass man halt, weil sie es auch machte, natürlich bei Männern, und sie sagte halt, dass man damit viel Geld verdienen könnte. Ah, ja. Das hat mich letztendlich dann so auf den Trichter gebracht. Und hast dann in den ganz jungen Jahren angefangen, mit 13, mit 14? Ja, das fing erst ein Jahr später. Okay, da warst du 15. Hab das dann liegen lassen. Ja, so hab das liegen lassen und irgendwann bin ich halt wieder drauf gekommen und da boten sich halt mehrere Männer an. Wie hast du das gemacht? Und, über Internet oder auf der Straße? Ja, nur über Internet habe ich das am Anfang alles gemacht. Kann man sagen, du hast mit 15 Jahren als Stricher angefangen zu arbeiten? Wenn man das so nehmen will, ja. Ja, muss man so sagen, okay. Ja, und das erste Mal, das war halt so, ich habe mich mit jemandem getroffen, das war ein älterer Herr, wahrscheinlich so ein Geschäftsmann. Ich denke mal, er war wohl sehr tätig in seinem Beruf. Tja, und ich habe mich halt in einer leeren Wohnung mit dem getroffen und naja, es kam halt, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Zu dem, wozu es eigentlich immer kommen musste. Okay, ja, also er hatte geschlechtlichen Kontakt dann. Genau, ja. Danke. Auf jeden Fall, so. Ja, nachdem er befriedigt war, hat er dann mir 250 Euro gegeben und ist gegangen. So, das war natürlich für dich wahnsinnig viel Geld als 15-Jähriger. Natürlich. Mhm. Ich war damals, also mein Vater ist früh abgehauen und ich hatte nur meine Mutter und die hatte natürlich sehr wenig Geld. Mhm. Sonst hätte ich mich dafür nicht zu leiden lassen können. Ja. Hast du es denn dann noch öfter und immer wieder gemacht? Danach natürlich. Ich mache es mittlerweile, sagen wir mal, hauptberuflich. Ja, was hat denn deine Mutter damals gesagt, dass der junge Kerl plötzlich so viel Kohle in der Tasche hatte? Nicht lange gefragt. Im Prinzip war ihr das Geld wichtiger als die Frage, wo es herkommt. Ach so, die hat gar nicht gefragt und keine Mutmaßung geäußert. Natürlich hat sie gefragt, aber wie man natürlich so ist, ich bin natürlich nicht offen gewesen, nicht ehrlich, habe natürlich abgewunken gefunden. Verstehe. Hat sie mir natürlich nicht geglaubt und so, wollte halt Geld haben. Nur sind 5 Jahre vergangen ungefähr, du bist jetzt 20 Jahre alt und bist voll in diesem Geschäft drin. Ja, so kann man es sagen. Mhm. Ich mache es, wie gesagt, mittlerweile hauptberuflich. Wie geht das? Machst du Hausbesuche, lässt du dich buchen oder stehst du auf der Straße irgendwo? Nee, also läuft alles ausschließlich über Internet. Man hat da so schon seine Bekannten und durch die lernt man halt neue Leute kennen. Mhm. Und man trifft sich halt irgendwo, fährt mit denen irgendwo hin, lässt sich abholen. Verdienst du auch so viel Geld, wie Xenia das vorhin erzählt hat? Früher war es so viel, also wenn ich drüber nachgedacht habe, das waren schon so an die 15.000 Euro. Boah, im Monat? Ja. Ja, und jetzt, zur Zeit? Das ist für mich sehr viel Geld gewesen. Mittlerweile mache ich es nicht mehr so oft, da ich mittlerweile, sagen wir mal so, meinen Lebensstandard erreicht habe, den ich mir immer gewünscht habe. Ja. Auf wie viel Geld kommst du im Monat? So 4.000 bis 5.000 Euro. Ja, wie sieht denn dein Lebensstandard aus? Vielleicht mal so ein paar Stichworte. Den neuesten Fernseher, die neuesten Spielekonsolen. Ja. Also so alles, was mich damals schon interessiert hat, mit in den jungen Jahren und jetzt mittlerweile. Auch Führerschein, Auto. Teures Auto? Naja, es geht. Was fährst du denn, wenn du warst? Ist nur ein Ford. Ein Ford, na okay. Tolle Wohnung oder luxuriöse Wohnung? Ja. Mhm. Vierraumwohnung. Vierraumwohnung. Eigentumswohnung? Ja. Nein, Miete. Mhm. Sag mal, Chris, wenn man so früh da reinkommt, ist das für jemanden, der das nicht erlebt hat, gar nicht vorstellbar, wie sich da auch so eine Identität formt und wie man sich fühlt. Wie fühlst du dich jetzt als junger Mann, der 5 Jahre schon als Stricher gearbeitet hat? Man fühlt sich, das ist gespalten. Also man fühlt sich, einerseits fühlt man sich natürlich erfolgreich, wenn man so viel Geld gemacht hat. Mhm. Und andererseits auch schlecht, wenn man weiß, dass man manchen Leuten dazu verhilft, ihre Frauen zu betrügen. Ne? Ach so, so denkst du auch? Ja, natürlich. Ja, auch. Fühlst du dich denn in stillen Stunden auch manchmal einsam? Das hatte mich ihr Kollege insoweit auch schon gefragt, ob ich mir auch eine Beziehung wünsche. Natürlich, also einsam ist es auf jeden Fall, aber ich sag mal, noch kann mir dieses Materielle, diese Einsamkeit nehmen. Also du hast keinen Freund zurzeit? Nein. Hattest du denn mal eine gewisse Zeit zumindest einen Partner? Nein. Nein. Wissen denn viele Menschen oder Freunde aus deinem Umfeld, was du beruflich als Tätigkeit machst? Eigentlich mein Umfeld, wie soll man das sagen? Das Umfeld zerstört man sich durch diese Lügen, die man da aufbauen muss. Ah ja, daher gerade meine Frage auch mit der Einsamkeit. Das heißt, du hast so deinen Job, nenne ich das mal, und ansonsten dann aber auch keine engen Freunde, kann man das so sagen? Im Prinzip schon, ja. Wie sieht denn das mit der Schule, mit Schule und so aus? Du hast keinen Schulabschluss. Doch, ich habe mit 16 die 10 Jahre voll gemacht und wo ich dann also nebenberuflich noch, also neben der Schule dann noch gemacht habe, habe ich mir natürlich gedacht, warum jetzt zum Beispiel eine Ausbildung suchen, ist sinnlos. Jetzt, ich weiß nicht, ob du das Gespräch gerade mit der Xenia mitbekommen hast, mit der Prostituierten, die im Saunaclub arbeitet. Hast du es mitgehört? Ja. Ja, die macht ja nebenher, also die verdient eine ganze Menge Kohle und macht nebenher noch eine Ausbildung als Kosmetikerin. Wäre das für dich nicht auch interessant, nebenher was zu machen, um für später gut dazustehen? Also ich sag mal, solange man die Persönlichkeit und den Körper noch dafür hat, denke ich, kann man in dem Beruf eigentlich sehr gut leben. Ne? Aber du wirst wahrscheinlich auch viele Gescheiterte erlebt haben, die jetzt älter sind und denen es ziemlich dreckig geht, weil die eben ja vielleicht auch nicht an morgen gedacht haben damals. Zum Beispiel, also ich habe schon viele Persönlichkeiten kennengelernt. Und das ist mittlerweile auch, es wird immer schwierig, so, sich über die Leute keine Gedanken mehr zu machen. Ne? Ja. Ich habe so bei dir so ein bisschen den Eindruck, im Gegensatz zu der Xenia, dass du schon, dass da so eine irgendwie so ein bisschen eine Traurigkeit schon da ist mit deinem Leben. Ja, wenn man immer so alleine ist, natürlich klar. Also wenn nicht dieses Alleine sein, sondern so eher, dass man eigentlich sehr wenige Leute hat, die irgendwie die Ansichten dann teilen, die man vertritt, weil das ist natürlich nicht für jeden normal im Leben, ne? Mhm. Also ich sag dir nur mal so, Chris, du bist jetzt sehr verwöhnt durch das Geld, du bist 20 Jahre alt, aber ich fände das schon ziemlich cool, wenn du das schaffen würdest, nebenher dir noch ein Parallelleben aufzubauen. Du weißt gar nicht, wie du drauf sein wirst in 5, 6 oder 10 Jahren und nicht, dass du irgendwann ausgebrannt dastehst und hast gar nichts. Es wäre ganz toll, wenn du dir nebenher was aufbauen könntest. Wenn du vielleicht einen Schulabschluss machst, oder was lernst, was auch immer, was dich interessiert. Ja, also wäre schon nicht schlecht, aber ich habe mir bisher so gesagt, naja, wenn man so alles für sich selber schon hat, warum braucht man dann mehr, ne? Ja, aber es geht ja nicht um Materielles, Chris. Na, wie auch immer, ich will dich ja nicht bequatschen, ich habe es dir nur mal so gesagt, als ganz fremder und außenstehender Mensch. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und dass du die Kurve kriegst, das wünsche ich dir von Herzen. Alles klar. Mein Lieber, danke. Tschüss. So, und hier ist Mimi. Mimi ist 23. Guten Morgen, Mimi. Hi. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wir schaffen das sicher noch. Okay, gut. Ich wollte meine Geschichte erzählen. Ja. Und zwar, ich war 19, wo ich angefangen habe, beruflich zu arbeiten. Mhm. Bin jetzt 23, bin verheiratet und habe 2 Kinder und bin endlich aus dem Milieu draußen. Seit wann draußen? Seit 3 Jahren jetzt. Also fast 2,5, sagen wir mal fast 3 Jahre jetzt. Ach, bist du schon draußen? Bin ich schon draußen, und, ja. Und wie lange hast du damals drin gearbeitet? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre? Ja. Ja. Und wie hast du es denn geschafft, dann rauszukommen damals? Ich habe damals meine Eltern besucht, und also besser gesagt meine Geschwister, weil ich halt mit meinen Eltern nicht geredet habe, weil sie halt erfahren haben, was ich mache. Mhm. Und da ich Türkin bin, ist es ein bisschen problematischer gewesen bei uns. Mhm. Also haben die gar nicht akzeptiert. Mhm. Und meine Geschwister haben das damals akzeptiert. Ich bin immer hierher gekommen, meine Schwester, meine ganze Familie zu besuchen, also generell meine Geschwister. Mhm. Und habe damals dank meiner mittleren Schwester meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Ach so, ja. Genau, und er wusste davon Bescheid. Und er hat auch gesagt, dass er mich da rausholt, weil es war halt schon sehr schwer, aus dem Milieu rauszukommen, weil ich auch drogenabhängig war. Also für ihn war schon eine Bedingung, dass du da rausgehst, wenn ihr zusammenkommen wolltet. Ja, ja. Weil er auch Türke ist und er ist Geschäftsmann und ihn kennen halt viele, da wo wir herkommen. Und für dich war das damals schon, wir haben es gerade ja auch ganz anders gehört, aber für dich war, dass du dann gesagt hast, okay, da ist mir jetzt die Beziehung zu dem Mann und die Liebe ist mir wichtiger als diese Tätigkeit. Ich wollte da immer raus, aber Domian ist es sehr schwer, weil es ist halt sehr schwer in dem Sinne, weil dich das Geld bindet. Ja. Du bist irgendwie ein freier Mensch. Ja, ja. Und es kommt keiner, der sagt, du musst das machen, das machen. Du kannst kommen und gehen, wann du willst. Mhm. Du hast dein perfektes Geld, was du verdienst, jeden Monat. Und das Geld war halt einfach zu verlocken. Ja. Und ich war, wie ich gesagt habe, auch drogensüchtig. Und aber dein Freund oder dein jetziger Mann hat es dann geschafft, dich da rauszuholen? Er hat es geschafft. Ja. Ich hätte auch eine Therapie machen sollen. Mhm. Er hat auch der Arzt mir empfohlen, wegen meiner Drogensucht. Und dank ihm musste ich die Therapie auch nicht machen, weil er mir halt sehr geholfen hat. Super. Und heute bist du eine junge Mutter und eine glückliche Frau, Ehefrau. Ja. Und hast eine Familie und alles ist im grünen Bereich für dich. Ja, also ich habe, also es war halt schwer. Also besser gesagt so, man hat sehr viel Geld und das täglich, jeden Tag in der Tasche. Mhm. Und man hat halt immer schon Angst, ah, wenn ich jetzt aus dem Milieu rauskomme, wie geht's mir danach? Habe ich dann trotzdem noch dieses Luxusleben? Kann ich mir alles leisten? Na gut, aber jetzt ist ja viel passiert und es geht ja heute gut. Ja, Domian, das ist der Grund, wieso ich dich anrufe. Das Problem ist, ich träume nachts. Ah, Mimi, jetzt, das können wir jetzt nicht vertiefen, aber wir werden dich sofort zurückrufen. Einverstanden? Okay. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, okay, gut, okay, tschüss. Danke. In der Technik heute Nacht Mandy Pietschmann. Morgen sind wir wieder da. Schöne Nacht.